Skilly's made it, got the fucking juice. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Mein Dick ist in deiner Haut. Sogar mein Schlafanzug erinnert an ne Fashion-Show. Mir ist kalt, als wär ich ein Eskimo. Ich hab in meinem Portemonnaie den Jackpot von nem Casino. Hustensaft, Jüngling, ich werd niemals arbeiten. Ich würd mich lieber vor ne Bahn schmeißen. Ich hab Geld und kann immer verreisen. Alle Menschen sollten sich von mir was abschneiden. Ich fick deine Bitch auf der Echtleder-Couch. Du fragst warum, denn ich seh echt besser aus. Ich mach Business und zeig euch, wie es gehen kann. Leute auf der Straße sagen, Alter, guck dir den an. Ich bin berühmt, ich hab Geld und seh gut aus. Du hast so wenig Geld, bei dir kommt nicht einmal der Nikolaus. Ich hab mir was aufgebaut, Bitches auf mir drauf. Du willst so sein wie ich, doch hast dir kein Haus gekauft. Jeder kennt mich, endlich. Doch ich hustle immer weiter und das ständig. Ich bin exzentrisch, ich bin verschwenderisch. Ich bin ein Star und du bist nur ein Clown wie Menderes. Du bekommst nen Bänderes, wenn du vor uns wegrennst. Wir sind in den Streets auf der Jagd, so wie Pac-Mans. Du weißt, wer ich bin, deine Bitch weiß es auch. Ich hab grünes, braunes Pulver und weiß es auch. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches drin und bade so wie Bayern München. Du weißt, wer ich bin Hustensaft, Jüngling. Hab den dicken Bitches